Solange unsere Brüder und Schwestern aus der ehemaligen untergegangenen Sowjetunion nicht zu uns gekommen sind, haben wir nie etwas über einen solchen Verein gehört. Der ehemalige Landesrabbiner für Württemberg und jetzige Beauftragte des Zentralrates der Juden in Deutschland, Joel Berger, ist auf den sogenannten Evangeliumsdienst für Israel, kurz EDI oder einfach auch EDI genannt, nicht gut zu sprechen. Denn der von der evangelischen Landeskirche unterstützte Verein versuche Mitglieder aus seiner jüdischen Gemeinde abzuwerben und betreibe somit Judenmission. Bei Juden aus der Sowjetunion, die leider durch zweierlei Terrorherrschaften, durch die Nazis und durch Stalin gegangen sind und jüdische Kenntnisse nicht vorhanden sind, da hat die EDI diese Leute als freie Beute betrachtet. Jetzt kann man die Juden eigentlich schnappen. Das ist reine Seelenhascherei. Es sind sowohl evangelikal ausgerichtete Christen als auch sogenannte messianische Juden, also jene, die im Juden Jesus von Nazareth die Messiasverheißung des Judentums anerkennen und die unter altgläubigen Juden für ihre Überzeugung werben, unter Verwendung jüdischer Symbole wie den Davidstern, die Menorah oder die Kippa. Das aber sei schlicht und ergreifend religiöser Etikettenschwindel, meint Rabbiner Berger. Frage ich Sie, wenn Sie anständige Christen sind, wozu brauchen Sie weiße Käppchen und Bart? Sie haben sogar auch unsere Adressenliste in einer Zeit ergattert, dass wir nicht wussten, wohin, wie Sie diese Adresse dahin gekommen sind und haben unseren Leuten Wurfsendungen, Post geschickt, unaufgefordert und eindeutig missionierend. Doch beim Evangeliumsdienst für Israel, in dem sich auch viele landeskirchliche Theologen engagieren, gibt man sich ahnungslos. Weder werbe man mit Geld, noch mit Job- oder Wohnungsangeboten für russische Juden, noch betreibe man überhaupt so etwas wie Mission, bekräftigt EDI-Geschäftsführer Diakon Hartmut Renz. Wir wollen nicht, dass Juden ihr Judentum verlassen oder ihr Judesein verlassen, sondern dass sie an ihren jüdischen Messias, laden sie ein zu ihrem jüdischen Messias. Der Messias ist Jesus von Nazareth und der ist Jude. Und wir unterstützen Juden, die das weitersagen und weiter verbreiten unter ihrem Volk. Dabei wurde der Holocaust erst möglich, weil jahrhundertelang Christen ihre Sicht auf die Geschichte und die Heilserwartungen Israels den Juden als den besseren Glauben aufzuzwingen suchten, notfalls sogar mit Feuer und Schwert. Andere evangelische Landeskirchen wie im Rheinland, Westfalen oder in Bayern haben sich daher längst von der Judenmission verabschiedet. Mehrheitlich ist die Haltung der württembergischen Landeskirche mit jener der anderen Kirchen identisch, betont der für theologische Grundsatzfragen zuständige Oberkirchenrat Ulrich Heckel. Es ist im Jahr 2000 eine Erklärung der Synode zum Verhältnis von Christen und Juden verabschiedet worden. Und dort wird festgehalten, dass Judenmission ein Begriff ist, der ungeeignet ist und im Grunde nicht mehr verwendet werden soll. Sehr zum Verdruss des EDI, der sich von den jüdischen Vorwürfen geradezu diffamiert fühlt. Anatoli Uschomirski vom Evangeliumsdienst für Israel. Wir versuchen, allen jüdischen Leuten, die wir kennen, diese gute Nachricht von Jesus zu erzählen, weiterzugeben. Wenn es eine Mission ist, dann ist es eine Mission. Der Ukrainer kam vor fast 20 Jahren nach Deutschland und bekehrte sich bereits in seiner Heimatstadt Kiew zum messianischen Judentum, wie er sagt. Seit 15 Jahren arbeitet er nun schon beim EDI. Mehr als eine Hälfte von den angekommenen jüdischen Menschen sind nicht in den Synagogen integriert. Und es geht auch darum, dass diese Menschen nicht assimiliert werden oder verloren gehen. Und wenn wir über unseren Auftrag als messianischen Juden sprechen, es ist auch ein Stück von diesem Auftrag, diesen Menschen zu helfen, auch in der Gesellschaft zu integrieren. Doch auf jüdischer Seite will man die Aktivitäten des EDI nicht mehr hinnehmen. Solange der Evangeliumsdienst für Israel landeskirchlich unterstützt werde, liege der offizielle jüdisch-christliche Dialog in Württemberg erst einmal auf Eis. Denn, so argumentiert Rabbiner Joel Berger, ich sehe darin eine große geschichtliche Wiedergutmachung, dass diesen Menschen endlich nach zweierlei terroristischen Diktaturen und unheimlich viel Leiden den Weg in die Freiheit und somit auch zur jüdischen Gemeinschaft geboten wurde. Und wir haben die angenehme Pflicht, diese Menschen aufzunehmen und zu integrieren. Und wenn uns jemand dabei stört, wie die Kirche diesen Integrationsprozess eindeutig stört, dann ist das ein sehr unchristlicher Vorgang.